Kundgabe 7006. Empfangen am 30.12.1957. Vorherbestimmung. Philippa. Gott verdammt niemanden. Zur Seligkeit auserkoren seid ihr alle. Nur bestimmet ihr selbst den Zeitpunkt, da euch das Lichtreich aufnehmen kann. Und so kann wohl das Wesen immer wieder zurückstreben zur Tiefe. Und es kann seinen Weg zurück zu mir endlos verlängern. Es kann wohl Ewigkeiten in einem erbarmungswürdigen Zustand sich befinden, in einer Entfernung von mir, die es nicht aus eigener Kraft überbrücken kann. Und daher von einer Art Verdammnis gesprochen werden könnte, die aber nicht mein Wille über das Wesen verhängt hat, sondern in die es sich selbst stürzte aus eigenem Willen. Dennoch kommt auch das finsterste Wesen einmal zum Licht. Und selbst mein Gegner wird sich einmal wieder im Licht meiner Liebesonne befinden und mein Liebestrahl wird ihn unermesslich beseligen. Aber es wird noch Ewigkeiten dauern, bis er seinen Widerstand gegen mich aufgibt. Und so auch wird es Wesen geben, die immer und immer wieder sich in seine Gewalt begeben, deren Widerstand gegen mich nicht nachlässt und die darum auch Ewigkeiten unglückselig sind, wenngleich sie immer wieder die Möglichkeit haben, meine Hand zu ergreifen, die sie zieht heim in das Vaterhaus. Und ich weiß um das Schicksal einer jeden Seele, aber dennoch erfährt sie unausgesetzt meine Gnade. Und ich ziehe im Stadium als Mensch stets meinen Willen zurück, damit ihr Wille sich ganz frei entscheide. Darum ist es falsch zu sagen, das Los einer Seele sei von mir aus bestimmt zur Seligkeit oder zur Verdammnis. Es ist deshalb falsch, weil ich selbst alle Menschen zu mir ziehen will und darum auch für alle Menschen gestorben bin am Kreuz. Dass ich um den Willen einer jeden einzelnen Seele weiß, bedeutet nicht, dass ich den Willen richte. Denn wäre allein mein Wille bestimmend, so wären wahrlich alle Seelen schon ins Vaterhaus zurückgekehrt, da mir dazu auch die Macht und Kraft zu Gebote steht. Also kann ich niemals die Seele eines Menschen zur Verdammnis bestimmt haben. Es könnte mir niemals wohlgefallen, eine Seele wieder in das Verderben zu stürzen, denn ich bin die Liebe selbst. Nur ein unerweckter Geist kann die Worte der Schrift so falsch verstehen und nur ein unerweckter Geist kann sie so auslegen, dass ich selbst mir Seelen erwähle oder verstoße zur Seligwerdung oder Verdammung. Es steht euch Menschen wahrlich frei, wie ihr euch entscheidet. Und so schaffet ihr euch auch selbst das Los nach eurem Leibestode. Ihr könnet unbegrenzt selig sein, aber auch euch selbst das Los der Verdammung schaffen, weil ich in keiner Weise einen Zwang auf euch ausübe, wie ihr aber auch von meinem Gegner nicht gezwungen werden könnt und ob dessen Macht noch so groß ist. Während eurer Erdenlebenszeit stehen euch aber auch unbegrenzt Gnaden zur Verfügung, die ich euch erworben habe durch meinen Tod am Kreuz. Ihr brauchet also nicht schwach zu sein. Doch nur eure Willensfreiheit bestimmt euer Denken, Wollen und Handeln. Und ihr hättet gewisslich keinen freien Willen, wenn euer Los nach dem Tode schon von mir aus vorbestimmt wäre. Alle seid ihr berufen. Dass aber nur wenige auserwählt sind, gründet sich nur auf den freien Willen des Menschen, nicht auf willkürlich verliehene Gnaden. Diese irrige Ansicht muss immer wieder widerlegt werden, denn sie wirkt sich lähmend aus auf viele Menschen, denen dadurch die selige Gewissheit fehlt, ihr Ziel auf Erden erreichen zu können und die darum auch lau sind in ihrem Streben. Immer müsst ihr daran denken, dass ich ein Gott der Liebe, Weisheit und Macht bin und eine Lehre, die eines davon in Zweifel stellt, ist eine Irrlehre. Wie aber könntet ihr meine Liebe damit in Einklang bringen, das ich selig mache oder verdamme nach meinem Wohlgefallen. Darum strebet ernstlich danach, die Stunde eurer Erlösung nicht hinauszuschieben, denn ihr selbst bestimmt die Zeit, wo ihr zurückkehrt zu mir, wo ich euch wieder aufnehmen kann in euer Vaterhaus. Amen.